So. Aufnahme läuft. Jo, okay. Dann, hi. da sind jetzt nicht der Brandlab, der hat sich heute Mittag auf der Mailingliste entschuldigt, hat eine Terminkollision, der will mit Versammlungsleiter machen. Unser Barleiter, der Martin, weiß der Geier, wo der steckt. Und der Erik, auch einer unserer Helfer der Versammlungsleitung, ist auch nicht da. Warum auch immer. Wisst ihr was von den beiden? Ihr dürft doch was sagen. Nicht sagen heißt normalerweise auch nein, sorry. Okay, ich nehme mal an, ihr kennt euch alle. Gibt es jemanden, der jemanden nicht kennt? Nö, gut, dann passt es. Wo fangen wir an, Justus? Genau. Also, fangen wir an mit der Geschäftsordnung, oder? Wäre wahrscheinlich das Sinnvollste. Gut, ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass Justus und ich an einer neuen Geschäftsordnung gearbeitet haben. Dies ist basierend auf der von Bochum mit leichten Abwandlungen. Die Kritik daran war jetzt ja nicht so viel auf der BW Misk. Deswegen habe ich jetzt auch keine Bauchschmerzen, dass man die doch auch vorschlägt. Wichtig ist, dass sich, glaube ich, alle auf beide Geschäftsordnungen dann vorbereiten. Zumindest auf jeden Fall mal ordentlich durchlesen. Am besten noch auswendig lernen. Gibt's einen Link? Den habe ich nicht. Dazu braucht ihr ein VL-Team Pet-Account. Genau, wenn ihr keinen habt, können wir euch die jetzt gleich freischalten. Einfach registrieren. Ja. Also ich habe die Pets jetzt öffentlich gestellt. Das eine ist die alte Geschäftsordnung, das andere ist die neue Geschäftsordnung. Super. Grundlegendste Änderung ist auf jeden Fall bei den Geschäftsordnungsanträgen, dass da auf jeden Fall mal in der neuen GU, und das macht einfach einen ganz großen Teil auch aus, dass das Ding etwas wesentlich länger aussieht und ist, dass mal zu allem erklärt ist, was bedeutet denn das überhaupt? Vor allem so Sachen wie GU-Antrag auf Alternativantrag, wenn du in der Versammlung die Hälfte fragst, dann haben die keinen blassen Schimmer, was das bedeutet. Und ja. Sollte so eine Kommentierung nicht eher in irgendeinem GU-Handout? Es handelt sich nicht nur um eine Kommentierung, also es ist auch eine Klarstellung. Einfach weil, wenn du sowas dastehen hast, dann weißt du zwar, okay, jetzt GO-Antrag auf Alternativantrag, aber du weißt nicht genau, wann darf er gestellt werden, was darf drin gestellt werden und so weiter. Und das ist jetzt halt alles sauber aufgeschrieben und ja, so ist es halt absolut eindeutig, was es meint. Okay, super, ich schaue es mir an. Also, du kennst auf jeden Fall Jochen, das ist wirklich die Sachen sind alle von Bochum übernommen worden. Gerade die GU-Anträge, das einzigste GU-Antrag, der rausgeflogen ist, ist das GU-Antrag auf Ende der Debatte. Das haben wir ein bisschen anders da umgemodelt. Wunderbar. Und zwar, wenn du Paragraph 4 Absatz 8 haben wir das rein, und zwar kann ein Ende der Debatte nur die Versammlungsleitung herbeiführen und dann aber auch nur mit einem 90-prozentigen Quorum. Also sprich, es wird die Versammlung befragt und wenn sich weniger Widerstand als 10% ergibt, dann wird die Debatte beendet. Schwer auszuzählen, aber machbar. Ja, es geht, glaube ich. Also im Regelfall hast du ja die Anzahl der Akkreditierten vorliegen. Das heißt, du musst nur einfach fragen, wer ist dagegen, dass geschlossen wird. Und wenn dann weniger als 10% der Akkreditierten die Hände heben, weißt du, ist okay. Relevante Grundgesamtheit ist aber leider immer die Leute, die abstimmen und nicht die Akkreditierten. Aber ja, Pima Daumen hoch. Nee, also in der GO steht explizit drin der Akkreditierten. Inwieweit das legal ist, mag ich so aus dem FF nicht zu beurteilen. Legalität oder Illegalität möchte ich jetzt auch nicht beurteilen. Ich will dir nur sagen, dass es in der Praxis ganz, ganz, ganz schwierig ist, weil einfach immer Leute auf dem Klo sind, immer Leute abwesend sind. Der Normalfall ist, dass nicht 100% aller Leute anwesend sind. Ja, gut, also wir können an dem Teil noch was ändern. Man muss allerdings auch mal dazu sagen, es ist schon ein wesentlicher Fortschritt gegenüber dem, was wir vorher hatten. Da war es nämlich nur eine 50-prozentige Mehrheit. Ja. Natürlich. Ich weiß nur, dass das 10% einfach schwer auszuzählen ist, aber es ist machbar, da gibt es Tricks und das dauert dann ein paar Minuten. Vor allem ist es so, es ist so formuliert, dass, also das steht ja da, der Versammlungsleiter hat das Recht, eine Debatte oder Befragung zu schließen, wenn auf Befragen der Versammlung weniger als 10% der Akkreditierten einer Schließung widersprechen. Das heißt, selbst wenn er sieht, dass es so ungefähr 10% sind, vielleicht ein bisschen weniger, dann kann der Versammlungsleiter immer noch sagen, naja, okay, dann lassen wir es lieber. Genau. Wie gesagt, ich schaue es mir gleich an. Aber mein Browser scrollt nicht gerade. Gibt es noch Fragen zur GO? Zum Stand eigentlich nein. Okay, also wie gesagt, es ist wichtig, dass ihr die euch auf jeden Fall alle durchlest, dass ihr die grob wisst, was gibt es alles für GO-Anträge, und so weiter und was bedeutet es auch was, weil das wird häufig genug auch nachgefragt. Wie kann ich das jetzt denn machen? Und natürlich, was auch dazu gesagt werden soll, wir haben die GO ad adaptiert, das heißt, und auch natürlich war die GO vorher auch nicht fehlerfrei, das heißt, auch mit einem offenen Auge durchgehen, falls ihr Fehler findet, müssen die natürlich raus. Gut, wir sind so aufgeteilt jetzt, dass wir drei Versammlungsleiter, drei Wahlleiter und drei Helfer der Versammlungsleitung haben. Oder zumindest der Wahlleiter 2 bis 3. Falk macht so ein bisschen Wahlleiter, ein bisschen Jurist vom Dienst. Das heißt, ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass sich dann wirklich, was Versammlungsleitung angeht, so kleine Teams bilden. Ein Versammlungsleiter und ein Helfer der Versammlungsleiter, dass die immer zusammenarbeiten. Spricht da von eurer Seite aus was dagegen? Nein, nur sehr viel dafür. Hat in Bochum wunderbar geklappt, dass die immer zu zweit oben saßen und der eine mehr oder weniger das mit der Kommunikation gemacht hat und der andere das mit der Zusammenarbeit. Gut, wir werden ja eh die Versammlungsleiter und dann die Helfer auch durchwechseln müssen, weil wir ja teilweise auch Anträge und so weiter selber ja einbringen. In der Zeit ist natürlich die Person dann gar kein Versammlungsleiter. Das wäre ich aber, ich wäre so eine Art ja, Mini-Dienstplan schreiben. Auch für Wahlleiter, Lisa, ich weiß, ihr habt es ja im Hinterkopf, dass du kandidierst. Dass du in der Zeit natürlich gar keinen Wahlleiter spielen darfst, ist, glaube ich, selbstredend. Ja, ich habe mit Sommer vorher schon deswegen gesprochen und wir, also er hat ein Konzept im Kopf, wo er noch mit mir sprechen wollte, weil er gemeint hat, das ist locker so zu arrangieren, dass ich halt in der Zeit eben, da das ja nur ein einziges Amt ist, für das ich überhaupt kandidiere, dass ich in der Zeit eben keine Wahlleiter bin. Genau, und wir haben ja dann noch eineinhalb Wahlleiter in der Hinterhand. Also so ist es nicht. Simon vorkommt nachher auch noch. Also der hat sich da anscheinend was Größeres überlegt, auch mit Wahlhelfern. Das weiß ich aber auch noch nichts Genaueres. Das wollte er mir zwar erklären, aber er kam noch nicht dazu. Auch hier kann ich wiederum nur aus Erfahrung sprechen, es klappt wunderbar, wenn einer aus dem Wahlleiterteam mal einen Wahl dann aussetzt. Den letzten Teil habe ich jetzt gar nicht verstanden. Einer vom Wahlleiterteam? Für einen Wahlgang aussetzt. Das klappt wunderbar. Also zumindest die letzten drei Bundestagswahlparteitage hat das ganz gut geklappt bei mir. Gut. Helfer nebenher haben wir, also für Shitstorm-Kristallisationspunkt, Antragskommission etc. haben wir mehr als genügend, glaube ich. Die Liste ist ja euch bekannt. Zum Aufbau selber, wie wir das Ganze vor Ort aufgebaut machen, halte ich mich grob auch an Wernau, will ich das machen. Sprich, zwei Tische auf der Bühne, wo ein Versammlungsleiter, ein Helfer und ein Wahlleiter sitzen, und mehr hat auf der Bühne an sich nichts weiter verloren. Und das andere, den ganzen Rest, diesen ganzen Antragskommission und so weiter, würde ich gerne neben der Bühne, unterhalb der Bühne, irgendwo ansiedeln. Ganz genau, wie es ist, weiß ich noch nicht. Das schaue ich mir morgen an mit Elsheude und Sebastian. Da fahre ich dahin. Und aber ich schätze mal, da werde ich auch ein paar Bilder machen, und dass man das dann sehen kann, wen wir wohin platzieren. Ob es Gebärdensprachdolmetscher gibt, ich habe keine Informationen momentan. Wisst ihr irgendwas? Nope. Dafür müssten wir dann wohl bei der Orga anfragen, wobei für uns hat es, glaube ich, keine Auswirkungen direkt. Ja gut, man muss also schon schauen, dass die hinterherkommen. Das war in Bernau zwischendurch mal ein bisschen problematisch, vor allem mit den ganzen vielen Namen. Und das ist Vorstandssache eigentlich. Ja gut, da wir es jetzt hier nicht konkret wissen, soll ich eine Anfrage an den Vorstand schreiben? Ich schreibe gerade schon. Sebastian ist noch im Jabber, mal schauen, ob er antwortet. Ansonsten weiß ich es morgen, weil ich treffe mich ja mit Sebastian. Was du nach Möglichkeit mitbringen könntest, wäre ein Grundriss der Halle. Ich habe einen, der war in der Bewerbung mit drin. Den durfte man bloß, glaube ich, irgendwie aus lizenzrechtlichen Gründen durfte der nicht rausgegeben werden. Ja, Lizenz am Arsch, dann verteidigen zumindest im Team. Ja, ich schaue gerade, ob ich ihn noch irgendwo habe. Ja. Was auch sehr schön ist, insbesondere für die Wahlleitung, ist ein Bestuhlungsplan, den man ein paar Mal kopieren kann, damit man den Helfern Bereiche zuweisen kann. Gut, das kläre ich ab. Das kriegt man, glaube ich, hoffentlich auch hin. Gut. Ich habe mal ein Pad aufgemacht, wo wir das reinschreiben können, was wir jetzt gerade sagen. Ja, ich schaue, dass ich es morgen gleich in Erfahrung kriege. Was ihr alle mitbringen solltet, auf jeden Fall, wären bitte LAN-Kabel und Laptops. Laptops ist ja eh klar. Was auch sehr nützlich sein könnte, ist, falls es zufälligerweise jemand hat, es gibt Zweitbildschirme über USB oder kleine TFTs etc. Die könnten auch recht nützlich sein. Switche haben wir genügend, haben wir 4 Stück an der Hand. Die sind schon abgeklärt. Justus, deine ist damit eingeplant. Hihi. Kein Problem. Muss es nur wissen. Hat irgendjemand von euch lange LAN-Kabel, so 10, 20 Meter? Also ich habe eins mit 10. Gut, es gibt auf der Liste. Deins habe ich auf der Liste, Sven. Falk, seins tue ich mit draufschreiben gleich. Wenn alle Stricke reißen und ihr nicht genug habt, dann kann ich nochmal an der Uni vorbei und welche holen. Könnt ihr einfach mal einen Mitbewohner fragen und irgendwie dann das Materialkiste LAN-Kabel mitbringen? Aber die Amateure, die das Blick schleppen, hätte ich nicht sehr sinnvoll. Also ich persönlich habe jetzt kein Wort verstanden, sorry. Könnte notfalls meinen Mitbewohner fragen und höchstwahrscheinlich gefühlt ein Kilometer unterschiedlicher LAN-Kabel mitbringen, aber das durch die Republik zu schleppen, halte ich nicht für sinnvoll. Ja, das ist, glaube ich, auch nicht sinnvoll. Nee, Kriegen wir lokal organisiert. ja, es hätte ja nur sein können, dass das hier jemand gleich hat. Also bevor irgendjemand da irgendwas kauft oder so, gib Bescheid. Also kaufen würde ich nichts wollen. Ja, also ein LAN-Kabel wird auf keinen Fall scheitern. Ah, wobei, wenn ich gerade so frage, also kleine Bildschirme, damit kann ich nicht dienen. Ich kann aber dafür mit sehr großen Bildschirmen dienen. Können wir das eventuell brauchen? Ich schätze mal, was heißt bei dir sehr groß? 28 Zoll. Das müsste man mal mit Zepterra schwätzen, mit für Protokoll. Also von denen kann ich auf jeden Fall einen, der über VGA angeschossen werden kann, mitbringen. Der steht bei mir rum. Brauchen wir mehr als einen Drucker? Also ich habe einen Samsung Laserdrucker, der einigermaßen Durchsatz macht. Also für uns würde ich sagen, reicht einer. Justus, du denkst bitte an das Platzproblem. Das ist kein wirkliches Problem. So viel Kofferraum habe ich und ich muss ja nichts groß mitnehmen, außer Menschen. Und Kuchen? Und Kabel? Kuchen wird innerhalb von Menschen verstaut. Sven hat das Prinzip schon verstanden. Also ich bin da dafür, aber ob Kevin das approved, weiß ich nicht. Mir ist das egal, fragt die Versammlungsleitung. Der Kuchen ist für die Versammlungsleitung geplant. Ach so, ja, dann wird ein Menschen verstaut. Wie sieht's mit Kaffee aus? Also Kaffee? für Mach du. Kaffeeversorgung weiß ich noch nicht wirklich, ob jemand dafür gesorgt hat. Wir können aber natürlich anfragen bei der Olga, ob wir da strategische Ressourcen bereitstellen können. Ich hoffe es doch. Also Kuchen ohne Kaffee geht ja mal gar nicht. Ja, fällt noch irgendjemand weitere Needs auf? Was ich jetzt aufgeschrieben habe, war LAN-Kabel, Laptops, Bildschirme, Drucker. Ah, genau. Wer kümmert sich denn um die spaßigen Vote-Kärtchen und ähnliches? Ist das unser Job oder ist das Orga? Von was für Kärtchen? Akkreditierungskärtchen, also die Voting-Kärtchen und die Stimmzettel. Weil die sind Also ja. Akkreditierungskarten und Bändchen, die sind auf jeden Fall schon vorhanden von Werner noch. Das war in Werner hatten wir noch einen ganzen Satz übrig mit 500 Stück. Und um Stimmkarten, da will sich, glaube ich, selber drum kümmern, aber der macht, druckt es ja eh immer. Das ist aber Sache zwischen ihm und Elfor, da haben wir eigentlich nichts mit zu tun. Würde aber, schätze ich mal, das Standardzeugs werden, was wir immer haben. Gut. Für kleine, also was kleine Bildschirme angeht, nachher dem VL-Tool werdet ihr sehen, wir werden einen extra Laptop hinstellen, den stelle ich bereit, ein Netbook, wo man dann einfach nur das Beamer-Bild zu sehen bekommt. Da brauchen wir keinen extra Monitor, das haben wir, hat Simon, ach, Dave und ich am Sonntag schon besprochen, am Samstag. Sebastian ist übrigens gerade reingekommen. Hallo Sebastian. Moin. Frage, haben wir Gebärdensprachdolmetscher? Derzeit sieht es budgetmäßig so aus, dass wir keine haben. Schlecht. Ja, weil die haben ja in Wernau, glaube gerade an den Sonntag nochmals doppelt gekostet, weil da kriegen die ja Aufschlag und dann habe ich es mal ausgerechnet, Es wären, glaube ich, 3.500 Euro, die die fürs Wochenende kosten. Das wäre natürlich dann nicht mehr in dem Budget drinne. Also in dem Budget hätte man nicht mal von ersten Tag einen bestellen können. Ich habe dann mal Septara gefragt, aber da ist noch keine genaueren Rückantworten bekommen. Und bevor wir halt kein Budget haben, kann man auch keinen anfragen. Gut, ja, also wenigstens für einen Tag wäre das ja echt gut. Dann, nee, kannst vergessen, kriegst du jetzt nicht mehr. Ist zu spät, wir haben jetzt 3 Wochen davor, das kriegst du nicht mehr bei, wenn du jetzt ist ja da gleich im Januar, hättest du das anfragen müssen. Auch für einen Tag hätten wir momentan nicht genug Budget übrig. Also da bräuchten wir auch noch mal extra Budget, wahrscheinlich den Haushalt umbauen. Gibt es alternativ irgendwelche Schnellschreiber, dass man quasi den in eine Art Wortprotokoll das zum Lesen verfassen könnte? Also ich schreibe ja wirklich wahnsinnig schnell, aber Wortprotokoll würde ich nicht hinkriegen. Vor allem hältst du das halt eine Stunde Maximum durch und dann brauchst du echt eine Pause. Das heißt, du bräuchtest genügend Leute, die das machen. Ist mir schon klar, deshalb die Frage, gibt's die Leute? Also mir ist ein Mensch bekannt, der schnell genug, lang genug schreiben kann und das ist der Draflo. Und die Qualität dessen, was der rausschaut, ist nicht gut genug für Untertitel im Stream. Also das wurde ausprobiert, ist aber nicht wirklich hilfreich, weil Draflo einfach so die ganzen Links und Verweise und so weiter durch Abkürzungen und sonstige Kennzeichen markiert, die dann später eingepflegt werden müssen. Also es funktioniert einfach nicht. Ja, irgendwas sollten wir allerdings anbieten. Ich denke da speziell an unsere Jule. Also da wäre es sicher hilfreich. Das ist mir schon klar, aber ich weiß jetzt spontan. Also man kann zumindest mal schauen, dass man irgendwie das Protokollpad zumindest irgendwie öffentlich einsehbar macht. Das wäre hilfreich. Welche Qualität das dann hat, das muss man dann sehen leider. Ja, also wir haben zumindest, also mir würde auch kein anderer einfallen außer am Draflo. Und ich glaube, da wäre das Budget wahrscheinlich auch nicht drin, dass wir den hierher karren, oder? Ja gut, Niedersachsen hierher, das wäre wahrscheinlich trotzdem noch günstiger als ein Tag Gebärdensportdolmetscher. Also ein Tag am Samstag ist ja nur halb so teuer wie Sonntag, bei den kostet es um die 900 Euro. Also einer, nicht zwei. Na gut, ich denke, wir kriegen dafür jetzt keine wirkliche Lösung hin. Im Allgemeinen können wir aber so, wie es jetzt aussieht, dann davon ausgehen, dass es keine Gebärdensprachendolmetscher gibt. Insofern erübrigt sich dann eine genaue Einweisung in Bezug auf Verhalten diesbezüglich. Jo, sehe ich genauso. Ich habe den Grundrissplan gefunden. Hier, könnt ihr euch angucken. Perfekt, danke. Da ist eine Bestuhlung drin. Ist die zutreffend? Meines Wissens nach ja, aber das werde ich morgen noch mit abklären mit El Pseudo, ob das wirklich so aufgebaut wird oder nicht. Sebastian, weißt du was Näheres? Es kommt darauf an, wie viele Piraten kommen. Also wenn nicht ganz 200 kommen, können wir auch parlamentarisch machen. Ansonsten diese Bankettbestuhlung. Und wenn ganz, ganz viele kommen, könnten wir sogar in diesen, das ist wo jeder rein, quasi noch bestuhlen und das komplett aufmachen. Also, wenn ich das richtig sehe, dann ist das jetzt 370 Leute. Nee, da steht auch dran, 282. Ich habe auch die für 300 irgendwas. Das, ja, also das, du kannst halt hinten noch dieses Foyer da auch teilweise bestuhlen, wenn man da das komplett aufmacht. Aber ich schätze mal, das wird ja morgen eben mitgefragt, oder Sebastian? Ja, also die Zahlen haben wir ja. Also es kommt darauf an, wie viel dann tatsächlich kommen, ob man es vorher schon abschätzen kann. Also ich würde mal so für gut 200 bestuhlen, dann kommen werden wahrscheinlich knapp 200, würde ich mal sagen. Okay, gibt es noch Fragen dazu in die Richtung? Okay, was wir noch haben, damit haben wir, aber das ist jetzt nur rein für uns zur Info. Da gab es irgendwann mal die Aktion mit Awareness und solchen ähnlich in die Richtung Creeper Card mäßig Gedanken. Da habe ich mich mit Dodo unterhalten und sie sieht jetzt bei uns nicht so sehr die Gefahr, dass da irgendwas in die Richtung auftaucht, dass sie diesen Plan mit solchen Karten von ablässt, aber unter der Bedingung, dass natürlich wir als Versammlungsleiter, wenn irgendwas in die Richtung natürlich auftaucht, da, ich sag mal, knallhart durchgreifen und sagen, so nicht. Solche Fragen sind nicht zugelassen, wie auch immer. Sie sieht jetzt das Gefahrenpotenzial bei uns im Bavü jetzt nicht so sehr, will aber trotz alledem, das habe ich ja eigentlich auch gesagt, dass das von meiner Seite zumindest okay ist. Brandlepp hat auch gesagt, das ist in Ordnung und Dave auch. Ich glaube, Justus, du auch, dass sie sagen, ein Awareness-Team, dass sie irgendwie so einen Stand haben und sagen, wenn irgendwo was brennt in die Richtung, dass da die Leute hinrennen können. Ja, klar, gar keine Frage. Ja. Also, dass wir auch als Versammlungsleiter da ziemlich hart durchgreifen bei solchen Geschichten. Das machen wir aber doch sowieso. Ja, das habe ich Dodo eigentlich auch gesagt. Er hat gesagt, sowas würde ich gar nicht zulassen, irgendwelche diskriminierenden Fragen in irgendwelche Art und Weise. Das müsste eher abgebügelt werden, so oder so. Das ist eigentlich selbstverständlich, Selbstverständnis von mir aus. Aber ja, damit hat sie jetzt nicht gerechnet. Eine Sache, die in Sachsen auf der Aufstellungsversammlung ausprobiert wurde und die wir jetzt in Berlin auch machen wollen, sind sogenannte Respektkarten. Also, dass die Teilnehmer neben Ja, Nein noch eine weitere Karte in die Hand bekommen, mit der sie ihr Missfallen über Äußerungen kundtun können. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, darum handelt es sich, ja, um genau dasselbe. Okay, also in Sachsen hat das einfach wunderbar funktioniert. Ich glaube, die sind zweimal hochgegangen innerhalb der ganzen Aufstellungsversammlung, jeweils zu Recht. Also das ist einfach nur so eine Protestmöglichkeit. Psychologisch wertvoll. Ja, also das hatten sie ursprünglich auch vor. Also das haben sie ja überall vorgehabt. Und da habe ich mich mit Dodo über unterhalten, vor allem diese Karten nützen was, wenn was sich ein Kandidat oben steht und jemand unten so eine bescheuerte Frage stellt. Dann sind die okay, dann sieht es auch jeder. Aber was ist, wenn nebenher in so einem Vier- oder Sechs-Augen-Gespräch, in so einem Grüppchen-Gespräch irgendwas fällt, da nimmt die keiner wahr. Und da haben wir auch gesagt, sehen wir diese Karten irgendwie als komisch dann an. Da nutzen sie einfach dann wahrscheinlich nichts. Das war zumindest jetzt so die Meinung von Florian, von mir, von Dave. Ich habe mir einfach mit Dodo geschwätzt und habe gefragt, was sie, wie sie das meint und was sie dazu sagt. Und wir haben ja zugesichert, dass wir da ziemlich hart durchgreifen und sagen, hier, Awareness-Team, okay, gar kein Thema, gar keine Frage. aber die Karten braucht es eigentlich nicht. Ja, wie gesagt, ich meine ja nur, das ist eine rein psychologische Maßnahme und in Sachsen hat es ganz gut funktioniert. Das ist alles. Was ihr dann daraus macht, das ist euch überlassen. Okay. Dave, willst du weitermachen mit dem VL-Tool? Will ich weitermachen mit dem VL-Tool? Was hättet ihr denn gerne zum VL-Tool? Die Hälfte hier kennt es nicht. Die Hälfte da kennt es nicht. Also es gibt unter Sekunde zwei Links. Einmal hier und einmal. Kann ich das ins Pad schreiben? So, ja, übernimmt es mein Pad. Hier gibt es einmal das VL-Tool. 8001 ist die Admin-Ansicht, 8002 ist die Viewer-Ansicht. Das VL-Tool ist das Tool, mit dem, wenn ich nicht ganz falsch liege, Puck das letzte Mal auch gearbeitet hat, korrekt? Korrekt. Korrekt. Okay, ihr könnt in der Admin-Oberfläche mehr oder weniger die Tagesordnung eintragen, die jeweiligen Anträge, die Kandidaten etc. pp. Und das Ganze relativ live auf dem Beamer aktualisieren. Das heißt, wir können im Netzwerk zu mehreren gleichzeitig an der gleichen Instanz arbeiten und wir kriegen es jeweils gegenseitig aktualisiert. Das heißt auch, dass zum Beispiel die Antragskommission GO-Anträge reinbügeln kann etc. etc. Wäre wahrscheinlich nicht ganz falsch, wenn man sich mit den Dingern vertraut macht. Ihr könnt die Dinger in komplettem Rahmen zerlegen, so wie ihr lustig seid. Die ganzen laufen auf meinem Rechner. Also wenn ihr gar zu viel Scheiße baut, im Zweifel geht mein Rechner aus und das war's gewesen. Ihr könnt euch nach freiem Belieben drauf austoben, hin und her probieren. Wenn irgendwas kaputt geht, Bescheid sagen, dann bauen wir es wieder auf. Momentan ist Stand der KVA-Tool, also unsere letzten Sitzung. Also ihr könnt da jetzt auch rumspielen und machen und tun und rumprobieren, wie ihr lustig seid. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist oben Wahlen und Wahllokale. Das braucht ihr gar nicht zu beachten. Genau. Und wenn ihr auf Tagesordnung geht, das ist dann die Ansicht der Versammlungsleitung, wo er dann einfach die einzelnen Tagesordnungspunkte abarbeitet. Diese ganzen Punkte kann man einfach per Maus ziehen, hoch und runter verschieben, vorne auf den vier Pfeilen-Ding da. Die gelben Kästchen, das oberste, was ihr seht, das bei Begrüßung. Das ist komplett unterlegt. Das heißt, das ist das, was aktuell auf der Beamer-Ansicht ist. Und wenn ich einfach zum nächsten springen möchte, zur nächsten Beamer-Ansicht, zum nächsten Tagesordnungspunkt, dann müsst ihr einfach nur auf das gelbe Kästchen klicken und gut ist. Dieser grau unterlegte Haken im Kreis, damit könnt ihr dann Sachen, ich sag mal, durchstreichen, wo ihr dann seht, okay, das ist jetzt abgearbeitet, der Punkt war schon. Die anderen Teile sind relativ uninteressant. Unter Timer kann man sich... Entschuldigung? Unter Timer kann man sich problemlos verschiedenste Timer reinmachen. Wenn ihr mal nochmal auf die Adresse mit der 8002 geht, da könnt ihr das gleich sehen. Ich kann da zum Beispiel einen 1-Minuten-Timer jetzt einblenden und den ablaufen lassen. Und auf die Art und Weise kann man dann zum Beispiel Redezeitbegrenzungen und Ähnliches sehr flexibel machen. Man kann mehrere Timer anzeigen, man kann die Timer bequem stoppen, starten, was auch immer. Also man ist da absolut flexibel. Genau, und wenn ihr unter Anträge reingeht und einen neuen Antrag einstellt, müsst ihr aufpassen, dass wenn ihr sowas macht, dass die Nummerierung wirklich fortlaufend ist, weil sonst überschreibt ihr den Antrag, der da mit derselben Nummerierung schon mal da ist. Ihr könnt dann einen Tagesordnungspunkt auch zuordnen, zum Beispiel die Programmanträge dann, dass die alle in der Tagesordnung unter Programmanträge auftauchen, und das passiert dann ganz automatisch, dass die dann einsortierter werden. Also so blöd es klingt, einfach mal ein bisschen rumspielen, ein bisschen rumprobieren. Also ihr könnt da nichts kaputt machen und es ist im Endeffekt total einfach. Und zum Bearbeiten einfach auf den Antrag klicken und dann öffnet sich ein kleines Fensterchen, wo ihr dann alles nochmal ändern könnt, bis auf die Antragsnummer. Any questions? Nicht alle gleichzeitig, ne? Also was auch schön ist, ist rein theoretisch, ich glaube in Flyen haben wir es nicht, dass man mehrere Beamer auch gleichzeitig damit ansteuern kann. Ich finde das Ding einfach nur klasse. Also für die Helfer der VL ist das Tool insbesondere interessant, weil das im Grunde genommen eure Lifeline ist, neben dem Chat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zur Antragskommission rüber. Und ihr darüber sozusagen die Orga für euren Versammlungsleiter damit macht. Ja, genau. Dave, können wir irgendwie in diesem Netzwerk, was wir aufbauen, in IRC reintun? So ein Offline-IRC oder so? In IRCD ist grundsätzlich kein Problem, ja. Gut, das sollte man nämlich auch machen. Also wir gehen auch her und speisen dieses Tool, holen uns das nicht aus dem Internet, weil sonst haben wir ein Problem, wenn uns das Internet abschmieren sollte, sondern wir errichten dann ein komplett eigenes Netzwerk nur für uns und tun das über einen Server laufen lassen und funktioniert ganz einfach. Geht dann im Endeffekt, wenn ihr euren nächsten Dienst antretet, nehmt ihr euren Laptop mit, stöpselt euch das LAN-Kabel ein und ruft die Adressen auf und dann ist gut. Fragt, Leute, fragt. Oder haben wir euch jetzt erschlagen? Sagt mal jeder, was der nicht tot ist. Also ich persönlich gehe gerade eben nochmal die Wahl- und Geschäftsordnung durch und stelle fest, dass sie mir verdammt bekannt vorkommt und ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich die letztes Wochenende schon mal überarbeitet habe. Aber da kann ich mich auch täuschen. Hast nicht du die Dinge mitgeschrieben, diese GO? Doch, doch, aber seitdem ist man ja klüger geworden. Ja, bitte, mach ruhig. Justus, was müssen wir noch ansprechen? Mir fällt gerade ehrlich gesagt nichts mehr groß ein. Allenfalls, wenn wir jetzt schon mit der Ablaufplanung beginnen wollen, aber... Nee, müssen wir eh warten, bis wir mal die Sachen vom Landesvorstand haben, was alles so beantragt wurde und so weiter. Gut, ich meine, jetzt können wir schon mal, also wir können schon mal ein paar grundsätzliche Annahmen treffen. Es wird Satzungsänderungsanträge geben. Es gibt mindestens einen Satzungsänderungsantrag zur Vorstandsamtszeit. Das heißt, der muss vor den Wahlen bearbeitet werden. Auch ein Satzungsänderungsantrag zur Vorstandszusammensetzung. Und mindestens einen, der die Ämterbezeichnungen ändert, der auch sehr heiß wird. Gut, aber ich glaube, das ist eh eine komplett neue Satzung in einem Rutsch. Ja. Unsere werten Juristen, macht das was aus? Ob das Ding jetzt Vorsitzender heißt oder der Vorstandsvorsitz, also genderfrei? Nein. Hätte ich auch so gesehen. Also kann man diese Komplettsatzung auch nach hinten ranstellen? Soweit ich das sehe schon, ja. Gut, wunderbar. Dann können wir diese Diskussion nach hinten stellen. Das klingt nach einem hervorragenden Plan. Ja, weil das wird ein ganz großer Streitpunkt werden, glaube ich. Dann noch die andere Frage, wer macht denn die GU? What? Ja, wer ist für die GU zuständig? Hat der Vorstand schon eine GU in Planung oder eine Methode, die GU zu erzeugen in Planung? Oder was wird da gemacht? Die alte... Entschuldigung. Die vom letzten Mal halt. Sorry, Quatsch, GU. Ich hatte gerade einen Aussetzer, ich meinte die TU. Mein Fehler. Theo, die hast du Einladung. Ändert ihr da noch irgendwas oder habt ihr noch vor, irgendwas zu ändern? Sagen wir es mal so. Vorerst nicht. Also die gibt es dann ja so wie in der Einladung zur Abstimmung. Wenn jemand irgendwie eine Alternative haben möchte, könnt ihr die ja einreichen einfach. Die Frage bezieht sich mehr auf die Antragsreihenfolge und wie wir die Einzelblöcke positionieren. Ich würde es quasi von den Blöcken her wie gerade in der Einladung machen und Reihenfolge erstmal die Einreichungsreihenfolge. Wir werden ja wahrscheinlich keine Umfrage da noch schnell machen mit einer Reihenfolge, weil es ja bis kurz davor auch noch Programmanträge gibt, die eingereicht werden können und quasi nur bei Satzungsänderungen als Anträgen die Frist hast. What? Nee, das ist... PAs haben auch die 2-Wochen-Frist wie Satzungsänderungsanträge. Ja, aber halt irgendwie andere, so die Anträge und sowas. Ja gut, das ist dann was anderes. Die kommen ja eh nicht vor Sonntag dran und da hoffe ich doch, dass die spätestens am Samstag uns vorliegen, dass wir die noch ins Tool reinklopfen können. Aber, ja, wie gesagt, schickt uns auf jeden Fall mal die Anträge zu und die Reihenfolge der Anträge, weil aus dem Antragsportal, aus dem Antrags-Wiki halt, ist es ja überhaupt nicht ersichtlich, was war als erstes da in Heidenheim und so weiter. Also, das ist eures. Aber es haben wirklich, glaube ich, nur Satzungsänderungsanträge, die 2 Wochen frisch da ist. Andere steht nicht nur Satzung drin. Paragraph 11 Absatz 2 Landessatzung. Also Programmanträge kann ich wirklich noch kurz vorher einreichen, soweit ich das weiß. Wir brauchen eine neue Satzung. Das stand da doch mal drin. Bin ich bescheuert? Steht echt nicht drin, Paragraph 11 Absatz 3. Ich habe gerade einen bösen Verdacht. Da steht nur drin, Da steht nur drin, das Grundsatzprogramm der Piratenpartei Deutschland wird vom Landesverband übernommen. Ein eigenes Wahlprogramm basierend auf den Werten des Grundprogrammes kann auf Landesebene für Kommunal- und Landtagswahlen bei Bedarf vom Landesparteitag verabschiedet werden. Punkt. Mehr steht da nicht. Also wir haben halt wirklich nur die Gesatzungsänderungsanträge mit Frist. Klar, auf Bundesebene gibt es dann auch für die Programmanträge eine Frist, aber wir haben das nicht. Ja, trotz alledem, wie gesagt, dann auf jeden Fall so bald wie möglich, am besten gestern, anfangen uns das Zeugs zuzumailen, dass wir das da in das Tool reinklopfen können, weil sonst haben wir alles die letzten 2 Tage, das ist eine Sauarbeit. Und ich schreibe jetzt noch einen Satzungsänderungsantrag. Ich unterstütze ihn. Okay, wer will noch was wissen? Ulrike. Im Moment nicht. Okay, Erik, sag was. Lisa. Falk, du noch. Oh Gott, was willst du noch hören? Ich habe zwar jetzt nichts verstanden, hört sich aber eher nach einem Nein an. Es war kein Nein, das war eher die Frage, was willst du denn noch hören? Das weiß ich ja nicht, darum frage ich ja. Aber wenn es du nicht weißt, dann weiß ich es auch nicht. Also wenn noch was ist, dann schreibt es bitte auf die Mailingliste oder irgendjemanden fragen, wie auch immer. Ja. Also, weißt du noch was, Justus? Dave? Noch. Jochen? Nö, ich hab's durch. Ich hab's auch durch. Also ich bin mittlerweile bei Paragraph 7 der Geschäftsordnung. Das sind hauptsächlich Kleinigkeiten, die ich da mache. Schaut es euch an und meckert, wenn es euch nicht passt. Können wir machen. Mimimi, meine schöne GO. Unsere schöne GO. Sie wird nur schöner. Es sind wirklich nur Kleinigkeiten, Inkonsistenzen rausnehmen. Da stand was von Beurkundung drin. Beurkundung kann nur ein Notar. Ich glaube nicht, dass wir einen da haben werden. Und solche Sachen halt. Es war ein Scherz, weißt du doch. Kein Ding nicht. Da gibt's doch irgendwo so einen Netznotar, den können wir doch kommen lassen. Wenn der kommt, dann müsst ihr mir bitte 2 Flaschen Whisky hinstellen. Ich hab noch eine Flasche Rum für dich. Super. Gut, dann stoppen wir mal die Aufnahme, oder? Jo, klingt sinnvoll. Ich stoppe.